Ab 1990 war Laufenberg am Schauspiel Köln engagiert und 1993 bis 1997 Mitglied der Leitung des Schauspielhauses Zürich, sodann Oberspielleiter und Regisseur am Maxim Gorki Theater in Berlin, wo er Alfred Döblins bekannten Roman Berlin-Alexanderplatz auf die Bühne brachte. Von 2000 bis 2004 arbeitete er als freier Regisseur und Schauspieler unter anderem in Berlin, Brüssel, Genf und München. Seit den frühen 90er Jahren ist Uwe Erik Laufenberg auch als internationaler Musiktheaterintendant gefragt. Zu seinen Inszenierungen gehören Ariadne auf Naxos am Théâtre de la Monnaie in Brüssel, der Rosenkavalier an der Semperoper Dresden, die verkaufte Braut an der Volksoper Wien und Tosca am Grand Théâtre de Genève, Ernst Krenigs Karl V. bei den Bregenzer Festspiele und sein Don Giovanni am Nationaltheater of the Performing Arts in Peking, China. Von 2004 bis 2009, als Laufenberg als Intendant des Hans-Otto-Theaters in Potsdam wirkte, rief er Potsdam unterwegs ins Leben, wo er seinem Ensemble während des Theaterneubaus verschiedenste Orte in der Stadt bespielen ließ. Darunter waren die Französische Kirche, die Orangerie vom Schloss Sanssouci und das Palais Lichtenau. Den Theaterneubau eröffnete er 2006 mit seiner Inszenierung der Uraufführung von Thorsten Beckers Katte. In Potsdam und später war er stets auch schauspielerisch und sängerisch tätig. Im Herbst 2009 übernahm Uwe Erik Laufenberg die Intendanz der Kölner Oper, wo er unter anderem die Meistersinger von Nürnberg und Ariadne auf Naxos inszenierte. Seine Arbeit in Köln wurde in Kritikerkreisen gelobt, endete jedoch vorzeitig durch einen kommunalen Streit um den Etat der Kölner Oper. Geplante Projekte, wie unter anderem seine Parsival-Inszenierung, konnte Laufenberg selbst erst wesentlich später und letztlich an dem allerbesten Ort dafür, nämlich Bayreuth, verwirklichen. Die Kölner Erfahrungen machte er kreativ zu seinem ersten Roman, der in einem Potsdamer Verlag unter dem Titel Palermo 2013 erschien. Von 2013 bis 2015 setzte Laufenberg seine Inszenierung von Wagners gesamten Ring des Nibelungen im Neuen Musiktheater Linz um. Vor seinem Antritt als Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden im August 2014 kündigte Laufenberg Neuproduktionen beliebter Opern wie Hänsel und Gretel, La Traviata und La Bohème an. Trotz anfänglichsten Bedenkens des Publikums kamen seine Neuinszenierungen sowohl bei diesem als auch bei den Kritikern sehr gut an. Gerade der Inszenierung der Oper Hänsel und Gretel konnte ich persönlich gleich zweimal beiwohnen und fand sie sehr gelungen. Und mit fantastischen Sängern und herrlichen Hexe, fantasievollen Waldgestalten und einer auf zwei Ebenen gelungenen Hexenhäuschen-Darstellung. Ganz, ganz fantastisch. Diese Hexenhäuschen-Darstellung war komplett mit einer Küchentheke und mit vielen Kuchen und ganz in Rot gehaltener Opfergalerie im Raum. Das war Kindern und Erwachsenen eine ganz mitreißende und große Freude, habe ich miterlebt. Auch das Ballett hat sich seit Laufenbergs Ankunft gewandelt. Seit Oktober 2014 hat schließlich am Staatstheater Darmstadt das neue hessische Staatsballett seine Premiere gehabt, gegründet und geleitet von den beiden Staatstheatern Darmstadt und Wiesbaden. Auch das Kinderprogramm erfuhr unter seiner Leitung ein Update. Laufenberg führte die verschiedensten Kinder- und Jugendtheatersparten seines Hauses unter Just, Junges Staatstheater, zusammen. 2015 inszenierte er Elektra an der Staatsoper Wien und ein Jahr zuvor, 2014, begann er bereits, von den Bayreuther Festspielen eingeladen, die Inszenierung des Parsival für 2016 vorzubereiten. Parsival ist inzwischen mehrfach dort von ihm inszeniert worden. Die Aufführungen konnten vielleicht auch Sie miterleben. Wagner stand auch im Mittelpunkt der Saison 2016-17 des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Ring des Nibelungen in einer Überarbeitung der Linzer Fassung, die zentralen Rollen übernommen von Gerd Kochowski als Wotan und Margarete Joswig als Fricka, Andreas Schrager als Siegfried und Catherine Foster als Brünnhilde. Der Intendant ist mit der Journalistin Eva-Maria Götz-Laufenberg verheiratet, der ich ebenfalls zu dieser Silvesteraufführung von Hänsel und Gretel 2016-17 in das Jahr 2018 begegnet bin. Beide Laufenbergs besuchten in dieser Aufführung des Hessischen Staatstheaters und ich begegnete ihnen im Foyer des Hauses. Hören Sie nun unser Gespräch, das ich einige Tage nach dieser Begegnung mit Uwe-Erich Laufenberg führte und für das ich mich ganz, ganz herzlich bei ihm und dem Staatstheater bedanken möchte. Ich bin Susanne Nielsen und herzlich willkommen zum Kulturspiegel und wir sitzen mit Erik Uwe Laufenberg. Sie sind der Intendant des Wiesbadener, des Hessischen Staatstheaters und das seit 2 Jahren jetzt oder wie lange sind Sie schon? Ich bin schon im 4. Jahr hier, Seit 2014. Ja, schön. Ihr Vorgänger hat sich lange verabschiedet und jetzt sind Sie natürlich voll in Ihrem Metier und Sie machen natürlich auch noch viele andere Dinge. Aber dieses Theater liegt Ihnen sehr am Herzen. Man liest das sehr oft in der Zeitung, was sehr schön ist. Und erzählen Sie doch ein bisschen für jemanden, der Wiesbaden nicht so kennt, was Sie alles machen und vor allem, was Ihnen speziell an Inszenierungen und an Dingen im Herzen liegt. Ich weiß, wir haben uns Sonntag begegnet am Silvester. Da haben Sie eine Mittagsvorstellung gehabt von Hänsel und Gretel, einer Oper, das natürlich fantastisch ist. Es wurde eine Kindervorstellung. War nicht gerade geplant, oder? Für Kinder und für Erwachsene, würde ich mal sagen. Also für ganze Familien, die Silvester nachmittags gerne sich die Oper angucken. Abends gab es dann Jesus Christ. Überhaupt in Silvester haben wir 6 Vorstellungen gespielt. Wow. Also volles Programm. Nein, stimmt gar nicht. Es waren sogar 8, weil wir noch 2 im Studio hatten. Also es waren 8 Vorstellungen, die wir Silvester geboten haben und alle waren restlos ausverkauft. Ja, und im Vorfeld schon, das weiß ich. Ja, da haben sich Leute darauf gefreut. Und Sie haben Sie haben ein großes Theater hier und da sind also 3 oder 4, das große Haus und das kleine Haus. Das große Haus, ein Hellner und Fellner Bau, die ja serienmäßig durch ganz Europa um die Jahrhundertwende Theater gebaut haben hier nun auch eins gebaut. Der Kaiser Wilhelm damals hat das ja promotet, weil der hier im Mai Festspiele haben wollte. Wir haben nächstens 125-jähriges Jubiläum des Hauses, genau gesagt im Jahre 19. Und dieses Haus ist sehr geeignet für Opern. Wir haben ein kleineres Haus mit 3, also das sind 1000 Plätze für Oper, 300 Plätze für ein Schauspiel, dann 100 Plätze für ein Studio und wir haben noch ein Wartburg heißt die Bühne, so eine Raumbühne, die für experimentelle Sachen und für auch Tanz und auch für musikalische Sachen mit so 160 Zuschauern bespielt wird. Und auf diesen 4 Bühnen machen wir insgesamt im Jahr 900 Aufführungen. Wir erreichen über 300.000 Zuschauer und dürfen uns über eine Platzausnutzung von 87% freuen. Wahnsinn, schön. Und ein Haus, das, also wie soll ich sagen, Gründerzeit gebaut, aber also barock, neobarock ist und immer wieder, also der Kronleuchter fasziniert die Leute, ganz von ganz oben bis ganz unten können sie wunderbar sehen, also das kann ich aus Erfahrung sagen. Und die große Bühne hat ja eine Wahnsinnsmöglichkeit. Also die technischen Möglichkeiten, die sind vor 10 Jahren nochmal auf den neuesten Stand gebracht worden, sodass wir mit 3 Hubpodien und Seitenbühne und so, also wir können sehr viel technisch machen. Also da ist die Bühne sehr gut ausgestattet. Und wir haben 4 Sparten, also 5, wenn man so will, wenn man das Orchester nochmal als eigene Sparte sieht, dann haben wir das Kinder- und Jugendtheater, wir haben das Ballett. Das Ballett teilen wir mit Darmstadt. Das heißt, die bespielen beide Orte, aber die ist eine feste Kompanie, die aber auch viele Gastspiele macht oder viele Gastspiele einlädt. Dann haben wir das Schauspiel und dann haben wir die Oper. Und haben Sie eine besondere Liebe selber? Ich meine, man darf es nicht haben, man muss das ganze Haus lieben, aber... Nun ja, die 2 Sparten, um die ich mich natürlich hauptsächlich kümmere, sind Schauspiel und Oper. Ich bin von Beruf aus Schauspieler, ich trete auch ab und an auf, habe jetzt am 20. Januar Premiere als Kreon in Antigone. Inszenieren tut das Manfred Karger, ein Altmeister, der viel am BE und noch mit Helene Weigel gearbeitet hat, mit der Brecht-Witwe. Und wir machen auch die Version Brecht nach Sophokles über die Hölderlin-Übersetzung. Und Karger hat sich da auch noch mit eingeschrieben. ein sehr schönes Projekt. Aber obwohl ich vom Schauspiel komme, habe ich mich sehr früh sehr auch um Oper gekümmert, bin sehr viel in Opern gegangen, habe sehr viel Spaß daran, Opern, die richtigen Opernsänger zusammenzutragen für die Stücke, weil das Besetzen in der Oper ist ja dann doch das Entscheidende, natürlich auch, wie die Inszenierung aussieht und auch, wie das der Dirigent macht. Aber trotzdem, finde ich, ist immer in der Oper die Sängerbesetzung doch das A und O, warum man eigentlich in so eine Oper geht und warum man auch dann, wenn es denn toll ist, eben so begeistert und so emotional angerührt ist, wie das in der Oper ja möglich ist. Im Schauspiel kommen andere Aspekte dazu. Das Schauspiel ist aktueller, ist zeitgemäßer, wenn man so will, kann schneller reagieren, ist auch intellektueller, vielleicht ein bisschen fordernder als dieser große Apparat Oper. Aber beides liegt mir eigentlich gleich am Herzen. Und wenn Sie sagen, Oper ist nicht so aktuell, wenn ich dann an Entführung aus dem Serail denke, dann haben Sie doch plötzlich olivene Kisten auf der Bühne und Turbane, die doch sehr aktuell aussehen. Naja, kann das also mit Inszenierung dann auch in die Richtung gehen, oder? Ja, die Themen der Oper sind ja mitunter wirklich Konflikte, die uns bis heute tief beschäftigen. Und die Oper versucht natürlich da immer mit der Musik eine emotionale Tiefenbohrung vorzunehmen. Deswegen ist, wenn man Oper aktualisiert, ist eigentlich nur der Versuch, diese Musik wieder deutlicher hervortreten zu lassen. Ich glaube nicht, dass man auf der Opernbühne die Konflikte so darstellen kann, dass man danach weiß, wie man sie löst. Das kann man natürlich im Schauspiel auch nicht unbedingt, aber man kann da die Argumente direkter aufeinander fliegen lassen, während die Oper natürlich immer ein, ja, wie soll man das sagen, ein Landschaftsbild ist, das mit Musik angereichert einem Gefühl geben kann, wie menschliche Aspekte in vielen, vielen Dingen aussehen, die wir manchmal eben nur kaltpolitisch, gesellschaftspolitisch oder auch kapitalistisch, also geschäftsmäßig sehen. Und in der Oper werden ja Seelen angesprochen, es geht um Seelen. Und das sind ja diese Bereiche, die wir im normalen Geschäftspolitikbereich oft ein wenig vernachlässigen. Und deswegen sind wir das Kraftwerk der Gefühle, wo man Sachen sich holt und gibt, die man eben im Alltag oft so in der Gesellschaft nicht mehr unterkriegt. Haben Sie Dinge bewegt, die Sie als Ergebnis dann davon sehen? Laufen Ihnen die Leute ins Büro und sagen, das war jetzt fantastisch, wir möchten gerne... Ja, es gibt natürlich eine große Stammkundschaft, die regelmäßig kommt, mit der wir natürlich auch regelmäßig reden. Es gibt auch viele Leute, die beschreiben, wie großartig Erlebnisse sind, wenn sie das erste Mal sehen oder was sie sich auch für ihre Kinder versprechen, wenn sie mit ihren Kindern dann das gerne teilen möchten, wie es überhaupt ja der Versuch ist, das in den jungen Generationen wieder weiter anzupflanzen. Gerade die Oper ist ja ein altes Medium und hat immer so ein bisschen den Verdacht, dass es für die höhere Gesellschaft ist. Aber hier bei uns kann man immer für 10 Euro auch bei den Maifestspielen ins Theater gehen. Da sitzt man auf dem dritten Rang, aber man kriegt das dann sehr wohl mit, so dass wir eigentlich den Schnitt durch die Gesellschaft eigentlich auch im Zuschauerraum haben. Und wir versuchen jedem jungen Bürger in Wiesbaden die Möglichkeit zu geben, wenigstens einmal in seinem Leben im Staatstheater zu sein. Das wird über Schulpädagogik und über Schulklassen organisiert, dass jeder die Begegnung wenigstens einmal im Leben hat und dann für sich entscheidet, ob für ihn das was Weiteres ist. Das ist schön. Und bei den Maifestspielen, die sind jetzt auch schon sehr lange, Sie sagten, der Kaiser hat Sie noch angeregt. Da gibt es auch eine Kaiserloge. Ja, dann Kaiserzufahrt, wo er reingegangen ist und eine spezielle Treppe, die er hatte, um in seine Loge zu kommen. Die Loge ist allerdings so mehr, dass er gesehen wird, als dass er gut auf die Bühne sieht. Und die Maifestspiele haben eben diese lange Tradition, sind natürlich durch die beiden Weltkriege unterbrochen worden und dann auch jeweils neu ausgerichtet. Jetzt haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg wieder internationale Maifestspiele hier in Wiesbaden. Wie der Eiserne Vorhang noch unten ist, war auch viel Kontakt zu Ostbühnen des Bolschoi-Theater, der Rumänien, Bulgarien, Polen, haben hier ausführliche Gastspiele gemacht. Und seitdem alles offen ist, haben wir den Versuch, aus jedem Kontinent auch hier Sachen gastieren zu lassen. Wir haben Schwerpunkt Ballett, wir haben Schwerpunkt Oper und wir haben Schwerpunkt Schauspiel. Und das sind die Gastspiele, die kommen dann unserer eigenen Produktion in der Oper dann mit sehr guten Gastsängern. wie zum Beispiel letztes Jahr dann halt den ganzen Ringzyklus, den wir zweimal gespielt haben, mit, glaube ich, einer wirklichen Weltstar-Besetzung. Absolut. Und also das wird ja noch viel also die Nachsorge ist, dass man immer noch davon spricht. Und man spricht ja natürlich auch davon, dass man sie ein bisschen weiter weg auch in Bayreuth erleben kann, beziehungsweise ihre Aufführung. Und jetzt ist die Frage, wie passt das mit Wiesbaden zusammen? War das nach oder vor oder schon eine alte Liebe, dass sie... Nein, ich war 3 Jahre an der Kölner Oper und hatte damals schon eine Parsifal-Aufführung zum Richard-Wagner-Jahr 2013 geplant. Und die ist damals aber durch meinen Weggang auch nicht mehr zustande gekommen. Insofern lag diese Arbeit noch da. Und Bayreuth hatte Not, weil sie sich mit einem Künstler überworfen hatten. Und dann habe ich mit Katharina Wagner Gespräche geführt und dann haben wir das gemacht. Und ich bin sehr froh, dass diese Aufführung nun nicht in Köln, sondern in Bayreuth über die Bühne ging, da, wo ja Parsifal eigentlich hingehört. Nämlich Richard Wagner hat ja eigentlich bestimmt, dass Parsifal nur und ausschließlich in Bayreuth gespielt werden sollte, weil er dieses Bühnenweihfestspiel für den normalen Theaterbetrieb gar nicht als geeignet ansah. Also weil es religiöse Sachen betrifft, mythische Sachen betrifft und er das nicht in einer Unterhaltungsform oder in einer normalen Alltagsform präsentiert haben wollte. Insofern ist Bayreuth sicherlich auch mit dem versenkten Orchester und mit all dem, was da an Traditionen seit der Uraufführung gewachsen ist, der ideale Ort. Und das da zu machen, ist schon ein sehr besonderes Erlebnis gewesen. Wir hatten eine ganz fantastische Sängerbesetzung. Es wird dieses Jahr zum dritten Mal geben. Es wird 19 zum vierten Mal gegeben. Also man kann das noch die nächsten Jahre in Bayreuth sehen. Und dann zieht es Sie ein bisschen weg von dieser Bühne für die Zeit, wenn Sie dort sind? Oder? Ja, es ist aber ja meistens eine Sommerarbeit. Es ist ja im Juli, dann ist hier normalerweise Sommerferien. Also insofern ist das durchaus hier zu vereinbaren. Ich habe aber allerdings auch nach Köln Regiearbeiten angenommen, die dann hier in Wiesbaden ein bisschen quer lagen, die ich dann erst abarbeiten musste. Das war eine Elektra in der Wiener Staatsoper und den Ring in dem neuen Haus in Linz. Aber diesen Ring haben wir dann eben auch hier in übertragen. Insofern war das eine gute Kooperation. Wir sitzen mit Erik-Uwe Laufenberg, Intendant des Hessischen Staatstheaters, und ich bin Susanne Nielsen. Und wir sitzen und schauen über die Stadt. Es ist ein fantastisches Haus, es ist auch ein wunderschönes Bürogebäude, was gleich dahinter liegt. Für Sie ist Wiesbaden doch auch ein Teil dessen, dieses ganzen Theaterbetriebs. Also muss man sich auf die Bevölkerung einstellen. Und wenn man jetzt von Köln kommt, woher Sie kurzfristig dann hierher kamen, wie ist die Zusammensetzung dieses Publikums gemessen an anderen Publikum? Nun, Wiesbaden ist ja im Rhein-Main-Gebiet, also eigentlich leben wir ja in einer Region mit 3 bis 4 Millionen Einwohner. Wenn man das ganze Großgebiet jetzt mal über 50, 80 Kilometer sieht oder sogar 100 Kilometer. Es gibt in Frankfurt natürlich Opernhäuser, in Mainz, in Darmstadt, in Gießen, in Heidelberg, in Mannheim, in Koblenz. Also 2 Stunden überall in ja, die andere Richtung. Können ja, auch, also in 2 Stunden sind wir ja dann sogar in Köln und in Bonn. Naja, aber kommen die Kölner hierher? Es kommen sehr viel Kölner. Also aus meiner Zeit in Köln habe ich doch eine starke Fangemeinde, die regelmäßig nach Wiesbaden kommt. Wiesbaden ist ein bürgerliches Publikum, weil es sozusagen die Schlafstadt auch ist, weil sie eine sehr schöne alte Stadt ist von vielen Leuten, die auch in Mainz und in Frankfurt arbeiten. Und in dieser Region, gerade mit der Oper, sich so zu positionieren, dass dann auch wieder viele Frankfurter, Mainzer, Darmstädter auch zu uns nach Wiesbaden kommen, das war die Aufgabe, die wir aber im Moment gut bewältigen. Wir haben eine gute Mischung. Es ist immer so ein bisschen so, dass auch so ein Publikum wie die Wiesbadener Bürger dann natürlich stolz behaupten wollen, das ist unser Theater, dass damit aber auch so eine Geschmacksrichtung vorgegeben ist. Das mussten wir auch ein bisschen gegensteuern, also indem wir sagen, ja, wir können nicht nur das, was wir gestern und vorgestern für gut befunden haben, dann auch in der Zukunft so weitermachen. Wir müssen auch mit ein paar Sachen neu umgehen. Wir haben jetzt auch eine Uraufführung gewagt. Schöner Land, Thema Migration, eine neue Oper von Eichberg. Die ist im Grunde genommen sehr gut angekommen. In der letzten Vorstellung waren auch sehr viele Leute und haben sehr heftig applaudiert. Aber da ist immer am Anfang sehr vorsichtig der Wiesbadener, der sagt, nein, da müssen wir erstmal abwarten. Müssen erstmal andere reingehen und uns erzählen, dass wir das überhaupt gut finden. Und da standen plötzlich lauter deutsche Trachten auf der Bühne. Ja, als ich die Uraufführung miterlebt habe. Und das ist fantastisch, weil meine Familie aus Rinteln kommt an der Weser. Mhm. Und da ist diese Schaumburger Tracht, die es bis nach Illinois geschafft hat. Mhm. Da gibt es auch in Schaumburg. Und man guckt uns sehr merkwürdig an mit diesen großen weißen Kragen und sagt, was ist das denn? Seid ihr Polen? Weil es eben so gang und gäbe ist, dass man Deutschland so über einen Kamm schert. Wir sind nicht alle Egerländer. Mhm. Besonders Oktoberfest und solche Dinge bringen das. Aber das war natürlich ganz interessant, so als Struktur. Und dann gleichzeitig, ja. Es ging um den Heimatbegriff. Wo ist jemand zu Hause? Wann fühlt man sich heimisch? Wann sagt man, man identifiziert sich mit einem Ort? Oder wohin nimmt man eben, wenn man in die Fremde zieht, seinen eigenen Ort mit und versucht den dann dort ein bisschen weit auch wieder neu anzupflanzen? Um diese Fragen ging es. Und viele Leute, die jetzt im Moment in Deutschland Asyl suchen oder hier gerne ansässig werden wollen, haben genau diesen Konflikt, dass sie sich eigentlich assimilieren sollen und dann immer nicht genau wissen. Eben, Sie sprechen es gerade an, Deutschland ist sehr verschieden, je nach Landkreis und nach Dialekt und nach Tradition. Wo sie dann hinkommen, ist ja mitunter auch zufällig. Und sehen Sie da Möglichkeiten, sich zu assimilieren, oder sehen Sie Möglichkeiten, das, was Sie aus Syrien oder Afghanistan oder Nordafrika mitbringen, hier bei uns weiterzuleben? Und das bringt natürlich viele Konflikte, viele Fragen, vieles auf. Und das war so ein Moment, den diese Oper diskutiert hat, mit, wie ich finde, sehr ausdrucksstarker Musik. Und dass man eigentlich weiß, dass die menschliche Sehnsucht, irgendwo anzukommen und dort auch akzeptiert zu sein, das Hauptmoment ist der Heimatsuche oder das, wo ist mein Land. Genau, und das ist im Prinzip auch das, was unsere Hörer vereint, dass sie nämlich die deutsche Sprache mitgenommen haben, aber nicht unbedingt andere Dinge. Mhm. Und dass man sie vielleicht auch erstmal kennenlernen muss, denn man hat vielleicht das Zuhause verlassen, ohne dass man sich da so tief mit dem Dorf beschäftigt hat. Und dann kommen ja solche interessanten Dinge zustande, wie in Südamerika, wo man deutscher ist als Deutsch in diesen deutschen Dörfern. Genau. Und sie kommen dann dahin und sagen, das ist wie Deutschland vor 100 oder 200 Jahren. Genau. Und das ist natürlich was ganz Interessantes. Aber Wiesbaden ist natürlich auch sehr international geworden. Und insofern sehe ich Ihr Programm auch auf dieses Publikum gerichtet. Ja, Wiesbaden hat natürlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja der Hauptstandpunkt der Amerikaner. Und es ist auch immer noch amerikanisch geprägt, weil amerikanische Truppen hier sind. Und sind wieder zurückgekommen. Und natürlich haben wir hier wir sind sehr nah zum Frankfurter Flughafen, zur Frankfurter Messe. Wir sind in einem Gebiet, was wirtschaftlich sehr prosperiert, dadurch alle sehr viele internationalen Beziehungen hat. Und natürlich ist Wiesbaden da auch ein Ort, der sich zudem öffnen will. Die Landesregierung ist ja hier und von hier aus wird Hessen regiert. Es hat deswegen aber auch immer so ein bisschen den Zwiespalt, dass es sich ein bisschen konzentrieren will. Also wir sind zum Beispiel vom S-Bahn-Netz eher abgehängt, weil die Frankfurter Regierung hier von weiteren Protesten verschont bleiben will. Also man erreicht uns so leicht gar nicht in dem öffentlichen Nahverkehr. Über die Autobahn, wenn nicht gerade Stau ist, und so sehr, sehr viel besser. Und im Grunde genommen kann man sich nur wünschen, dass dieses Gebiet auch das als ein Gebiet sieht, also dass hier sind so viele Chancen im Rhein-Main-Gebiet, wenn man nicht in Konkurrenz zueinander arbeitet, sondern zusammen daran arbeitet, dass man in einem unglaublich schönen, in einer schönen Landschaft, der Rheingau ist einer der schönsten, die es gibt, der romantische Rhein liegt ja gleich hier, ist also eine Touristenattraktion erster Rangordnung. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar Weltkulturerbe ist, bin ich jetzt im Moment gar nicht informiert. Kann ich noch nicht sagen, aber... Und jedenfalls, und dazu eben Städte, die wachsen und die unglaublich lebendig sind. Und Wiesbaden hat da immer den Ruf, die konservativste, die zurückhaltendste, die besonderste zu sein, eben auch, weil sie die alte Bausubstanz haben. Aber ich glaube, es tut sich gut, wenn wir uns genau alle nebeneinander stellen und hier die Stärken der Rhein-Main-Region zusammen betonen. Und das machen Sie, indem Sie ein weit gefächertes Programm bieten, von alt bis neu. Und nicht nur dieses schöne Land, sondern jetzt habe ich auch die 7 Flüchtlinge oder waren es 8, die in der Wartburg dann schon untergegangen sind, aber noch von ihrem Leben berichten. Das ist auch ein neues Stück. Wir werden im Regen warten von Ishan Ottman, einem Autor und Regisseur aus dem Irak, ist Kurde. Und er hat eigentlich das alte Osmanische Reich nochmal zusammengesammelt und hat aus jedem Bereich des Osmanischen Reiches, also ist ja auch, was heute Palästina ist oder Israel, es ist die Türkei, es ist Iran, Irak, es ist Syrien, alles das, was das Osmanische Reich ausgemacht hat und wie es dann natürlich von den Westmächten, von den Engländern und Franzosen, vor allen Dingen aufgeteilt worden ist. Und diese Grenzziehungen, die damals dann stattgefunden haben, sind mitunter so willkürlich, dass sie die eigentlichen Ethnien überhaupt gar nicht richtig beachtet haben. Und die Konflikte, die sich daraus alleine ergeben und auch aus den Kriegen, die heute da herrschen, das hat er anhand von 7 sehr konkreten Biografien eigentlich sehr gut erzählen können. Und man lernte an dem Abend, ohne dass es wie soll ich das sagen, also so volkshochschulhaft daherkommt, doch über diese normalen Biografien doch auch, was dieses untergegangene Osmanische Reich war und warum da heute einer der großen Krisenherde der Welt sind. Also es ist fantastisch, das Stück hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Haben Sie jetzt Richtung Maifestspiele oder auch Richtung dieses Jahr, denn wir sind ja mitten in Ihrer Saison, aber trotzdem am Anfang eines Jahres, gibt es da Dinge, wo man sagt, das möchte ich jetzt unbedingt bewegen, dieses sind die Dinge, die wir dieses Jahr also ganz besonders betonen? Also wir fangen an mit dem Maskenball, das ist ja fast kulinarisch, also der Verdi-Maskenball in einer tollen Besetzung eröffnet die Maifestspiele. Das erste Gastspiel, was dann ist, ist aber gleich was ausgesprochen politisches. Kirill Serebrennikov wird im Moment in Russland mit einer Fußfessel festgehalten. Er ist einer der bedeutendsten Regisseure der Welt, einer der besten in Russland. Er ist homosexuell, er ist Jude. Er hat Programme gemacht, die, sagen wir mal, nicht sehr Putin-freundlich sind. Und insofern ist der Verdacht, dass Putin und der Staat ihn quasi weghaben will, und die Drohungen haben nicht gereicht. Viele haben zu ihm gesagt, nehmen wir in Deutschland oder wer auch immer in der Welt eine Wohnung und zieh da weg. Aber jetzt sitzt er, es wird ihm angedroht, dass er 10 Jahre ins Lager kommen soll. Also im Januar ist der Prozess und wir haben Who Lives Happy aus seinem Gogol-Theater. Also sein Repertoire läuft unter immensem Erfolg in Moskau. Also die Leute stürmen das Theater, ist jeden Abend ausverkauft. Auch das sieht ja sozusagen eine so gelenkte Demokratie, so wird das ja immer schön gesagt, ich nenne das eher eine Scheindemokratie, fühlt sich davon bedroht und auch als Zeichen, dass wir hoffen, dass Kirill Serebrennikov bald wieder auf freiem Fuß ist und sein Werk weiter aufnehmen kann, ist auch ein bedeutender Filmregisseur, haben wir dann das als erstes Gastspiel. Als Beispiel nur. Dann kommt natürlich das Deutsche Theater mit Tod eines Handlungsreisenden. Wir spielen noch in der Oper Othello. Joyce DiDonato wird mit einem Abend da sein, der auch das Thema In War and Peace aufstellt mit Barockthemen. Also ein altes Thema. Joyce DiDonato ist sicherlich eine der größten Sängerinnen, die wir im Moment haben. Dann gibt es noch eine Arabella, der Liebestrank mit Pretty Ende, Götterdämmerung wird es geben, Tannhäuser, Liederabende, zum Beispiel von Florian Bösch und Marie-Nicole Lemieux und Maria Bengtsen. Wir haben Sie das ganze Theater für, nicht? Also Sie nehmen auch Foyer. Überall spielen wir, wo es schön ist in unserem Haus. Sie können auch Tango tanzen im Foyer. Petit Messe Soliné wird kommen vom Ballett aus Düsseldorf mit Martin Schlepfer. Wir werden noch einen Abend haben, Who Falls. Und vom Ende der Unschuld ist eine Oper über Bonhoeffer und sein Schicksal, was im Schlachthof stattfinden wird. Also auch ein anderer Ort. Ja, und Sie sehen, Kreis, in dem wir da mit den Maifestspielen beschreiten, ist ein möglichst weiter großer, internationaler und weit umfassender. Und auch politischer. Also das ist, ich meine, Sie bewegen, zumindest lassen Sie nicht vergessen. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man das Theater dies macht. Theater ist immer eine Bedrohung für Politik, glaube ich. Theater. Weil es ein offener Raum ist, wo die Leute ja natürlich frei spielen und agieren können. Und wir wissen auch, in Diktaturen, in schlimmen Diktaturen, war das Theater oft der einzige Ort, wo man wenigstens verschlüsselt spielerisch sich darüber verständigen konnte, was denn eigentlich ist. Weil wir wissen, Diktaturen leben auch davon, dass sie immer eine Propaganda hochziehen, wo sie die Welt anders darstellen, als wie es in Wirklichkeit ist. Auch ein bisschen Theater, ne? Ja. Ich finde immer, der Hofnarr war immer der gefährlichste Job am Hof. Und ich glaube, den hat auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass Sie den haben, aber Sie müssen ja auch die Wahrheit bringen und sie perfekt zusammenstellen. Und das haben Sie eigentlich, also zumindest in dieser letzten Saison, haben Sie das wunderbar gemacht. Danke. Und ich wünsche Ihnen, dass dieses Theater von vielen gesehen wird. Wiesbaden als Stadt ist bildschön und die Maifestspiele laufen von welchem Datum ungefähr? Eigentlich immer den ganzen Mai, vom 1. Mai, also wir fangen diesmal sogar am 30. April an und dann eigentlich immer bis Ende Mai, 31. Mai. Also wir spielen den ganzen Mai über. Naja, dann wollen wir diese Saison und auch das Jubiläumsjahr nächstes Jahr, ist 19, da sind wir schon uns allen wünschen und unsere Hörer sind weltweit, sie sind aber auch sehr reisefreudig. Das heißt, sie sitzen ein bisschen in der Sonne Floridas und vielleicht auch im Regen in Wiesbaden im Winter, das weiß man nicht. Ja, jedenfalls ist im Mai meistens gutes Wetter, also man kann gerne zu uns kommen und man kann hier wirklich in der schönen Landschaft wahnsinnig schön spazieren gehen. Wir haben hier am Theater ja gleich den Kurpark und das Kurhaus, also das ist alles wirklich vom Feinsten und Schönsten. Und seien Sie, liebe Hörer, herzlich eingeladen, sich diesen Genuss einmal zu gönnen. Das ist wunderschön. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Danke auch. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Gemini Man ist Will Smiths Doppelrolle, in der Schauspieler als sein jüngerer Klon mit vielen Verfolgungs- und Kampfszenen gesamt digital auf die Leinwand gebracht wird. Dass dies nicht allein das Publikum ins Kino lockt und dass es auch im IMAX ohne 3D ein guter Abend wird, konnte man leicht feststellen. In Lighthouse können wir ein ganz anderes Drama erleben. The Lighthouse ist ein Drama in Schwarz-Weiß mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Beide Männer sitzen auf einer kleinen Insel als Leuchtturmwärter fest und streiten sich erst andeutungsweise und dann offen um die Arbeits- und Essenseinteilung, was zu Zerreißproben führt. Die Menschen sind zunehmend der wütenden Natur ausgesetzt und gehen einander allmählich auf die gespannten Nerven. Wie diese aufreibende Geschichte letztlich zu Ende geht, lässt sich zwar erahnen, aber sie mitzuerleben und mit hineingesogen zu werden in diesen Strudel, ist, was The Witch-Regisseur Robert Eggers meisterhaft zu inszenieren versteht. Besonders die Naturszenen eines Sturms sind hinreißend. Judy Garland natürlich, wird von Renee Zellweger als der am Ende angelangten Diva hervorragend in all ihrer Tragik verkörpert. Aber leider findet der Abstieg physisch und psychisch in ihrer letzten Phase ähnlich des Films Stan und Ollie fern der Heimat in England und mit einer Melancholie, die es erschwert, sich damit weiterhin auseinandersetzen zu wollen, statt. Die Gloria Swans der guten alten Zeit sind ein Klischee geworden, für das Kinopublikum der heutigen Generation kaum noch Verwendung hat. The Addams Family